Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Besser ergeht es dem römischen Heer, das mit Julius Caesar und seiner Flotte auf dem Weg ist, Britannien zu erobern. Britannien hatte Gallien oft im Kampf gegen die Römer beigestanden. Daher beschließt Caesar nach der Unterwerfung Galliens, die große Insel zu überfallen. Übrigens, die Briten ähneln den Galliern sehr. Viele von ihnen sind Nachfahren gallischer Stämme, die sich einst in Britannien angesiedelt hatten. Sie sprechen dieselbe Sprache wie die Gallier, nur haben sie eine etwas seltsame Art, sich auszudrücken. Die römische Flotte. Gute Güte, dieses Schauspiel ist überwältigend. Ist es nicht? Doch die Briten haben bei all ihrer Tapferkeit ein paar seltsame Angewohnheiten, die ihre Kampfkraft entschieden schwächen. Ich denke, es ist jetzt Zeit. Ist es nicht? Zeit? Zeit wofür? Ich erbitte eure Verzeihung. Wir fahren später fort zu kämpfen. Wo gehen Sie denn hin beim Jupiter? Sowas gehört sich doch nicht. Jeden Nachmittag um 5 legen Sie eine Pause ein, um heißes Wasser zu trinken. Ich nehme einen Tropfen Milch, bitte. Und obendrein legen Sie alle 5 Tage eine Pause von 2 Tagen ein. Wochenende. Tut mir leid. Oh, die machen mich noch wahnsinnig. Julius Caesar, der große Stratege, legt daher die Kampfzeiten auf 5 Uhr nachmittags und auf die freien Tage der Briten. Zum Angriff bei Juno! Oh, schockierend. Das sind keine Gentlemen. Schon bald darauf muss sich der Anführer der Briten, Cassi Vellaunus, unterwerfen. Und ganz Britannien ist besetzt. Ganz Britannien? Nein. Ein Dorf leistet dem Eindringling Widerstand. Ein kleines Dorf in Cantium oder auch Kent. In dem kleinen Dorf, das allen römischen Sturmangriffen siegreich widersteht, wohnen zähe Briten unter dem Kommando des Häuptlings The Big Boss. Es sind Männer aus allen Teilen Britanniens, die ihre Freiheitsliebe zusammengeführt hat. Darunter auch Hibernia oder Iren und Kaledonia, also Schotten. Der Chef sagt, wir können nicht mehr lange Widerstand leisten den Römern. Tefax, wir brauchen Hilfe. Ja, die Lage ist ernst. Wirklich. Ich habe einen Vetter in Gallien. Sein Dorf leistet Widerstand schon seit langem erfolgreich den Römern. Angeblich haben sie einen magischen Trank, der verleiht ihnen übermenschliche Kraft. Du solltest dem Chef darüber berichten, Tefax. In der Tat. In der Tat, das werde ich machen. Als The Big Boss davon hört, schickt er Tefax nach Gallien. Nach einem Toast auf den Erfolg der Unternehmung schleicht sich Tefax geschickt durch die römischen Linien. Mit einem zerbrechlichen Boot schifft er sich ein. Und weil er zum Stamm von Cambridge gehört, der vor allem ausgezeichnete Ruderer hervorgebracht hat, gelingt es ihm, sein Ziel zu erreichen. In dem uns wohlbekannten kleinen Dorf in Gallien herrscht tiefer Friede. Zu viel Friede für Obelix, der Asterix beim Kartoffelschälen Gesellschaft leistet. Ich langweil mich, Asterix. Es gibt hier fast keine Römer mehr. Du weißt doch, Obelix, dass die Römer fast alle in Britannien sind. Das ist aber doch nicht gerecht, sowas. Wenn sich die Briten mit den Römern amüsieren wollen, sollen sie gefälligst herkommen. Zum letzten Mal, Obelix. Die Briten haben sich die Römer nicht rübergeholt. Bitte, meine Herren, könnt ihr mir sagen, den Aufenthaltsort von Herrn Asterix? Ich bin Asterix. Oh, ich muss schon sagen, das ist ein Stück Glück. Ich bin T-Fox. Lasst uns die Hände schütteln. T-Fox, mein Vetter aus Britannien. Indeed. Das da ist Obelix, mein bester Freund. Oh, lasst uns die Hände schütteln. Gut. Obelix. Aber der Brite hat doch selbst gesagt. Er ist eben Ausländer und drückt sich etwas anders aus als wir. Oh, wundervoll, wundervoll. Was für eine Kraft. Tut sie kommen von dem magischen Trank? Ja, Obelix ist als kleiner Junge in den Zaubertrank gefallen. Was du nicht sagst. Oh, genau, Vetter Asterix. Wir brauchen den magischen Trank, um zu schlagen die römische Armee. Ach, so ist das. Komm, T-Fax, wir wollen mit Majestix, unserem Häuptling, darüber sprechen. Wieso sprecht ihr so verdreht? Oh, ich erbitte eure Verzeihung. Obelix stellt Majestix dem Briten vor. Das ist ein Brite. Man darf ihn aber nicht zu sehr schütteln, selbst wenn er darum bittet. Nach den etwas genaueren Erklärungen von Asterix bittet Majestix den Druiden, Zaubertrank zu brauen. Und zwar nicht zu knapp. Komm, T-Fax, wir gehen so lange zu mir. Oh, ich bin entzückt. Ich bin sicher zu gehen in dein Haus. Habt ihr schon gesehen, meinen kleinen Hund? So, da sind wir. Was darf ich dir anbieten, T-Fax? Wildschwein, Ziegenmilch, Servisia. Oh, eine Tasse von heißem Wasser mit einem Tropfen Milch, bitte. Obelix hält sich da doch lieber an ein, zwei Wildschweine. Und dann ist es soweit. Der Zaubertrank ist zum Mitnehmen bereit. Ich bin euch sehr dankbar. Aber wie soll ich es machen, ganz allein, um zu bringen dieses große Fass nach Britannien? Ihr könntet natürlich ein Schlückchen davon trinken, um genügend Kraft zum Tragen zu haben. Aber das wäre eigentlich Verschwendung. In der Tat. Denkst du dasselbe wie ich, Obelix? Aber ja, Asterix. Wenn die Römer in Britannien sind, dann gehen wir eben nach Britannien zum Amüsieren. Na schön, T-Fax. Wenn unser Chef es erlaubt, gehen wir mit dir nach Britannien. Oh, wundervoll. Aber ich möchte nicht beanspruchen euch über Gebühr. Es sind nur noch so wenig Römer in der Gegend, dass die Gallier auf Asterix und Obelix eine Weile verzichten können. Majestix ist einverstanden. Hurra! Wir sehen die Römer wieder! Wir sehen die Römer wieder! Tralala! Asterix steckt noch ein paar Kräuter ein, mit denen Miraculix nichts anfangen kann. Und dann kann es losgehen. Wir hätten ein paar Lebensmittel mitnehmen sollen. Gute Güte, wozu? In Britannien das Essen ist köstlich. Es wird gefallen euch. Ihr werdet sehen. Oh, da ist mein Boot. Groß ist es nicht. Es ist kleiner als der Garten meines Onkels, aber es ist größer als der Helm meines Neffen. In diesem Augenblick sticht in Duvres, in Dover, in Britannien, eine römische Galeere in See mit Kurs auf Gallien. An Bord befindet sich ein Teil der Garnison des befestigten Lagers von Aquarium. Wie viel lieber wäre ich auf einem noch so harten Feldzug, als wieder zurück ins Lager zu kommen. Beim Jupiter. Zurück zu dem Dorf voller Irren. Noch hat der Römer das kleine Boot nicht entdeckt, das direkt auf sie zukommt. Ich muss schon sagen, was ein Pech! Eine Römergaleere! Wo denn? Wo denn? Römer? Sollen wir Asterix? Das könnte etwas Abwechslung in die Reise bringen. Aber vielleicht ist es besser, keinen Kampf zu riskieren, um das Fass nicht zu gefährden. Oh, Asterix, bitte, lass uns zur Römergaleere! Wir können nicht mehr ausweichen. Sie kommen direkt auf uns zu. Nimm einen Schluck Zaubertrank, T-Fax. Aber jetzt ist doch die Heißwasserstunde. Klar zum Entern! Beim Teutates! Wir sind verloren! Die Verrückten! Das sind wir! Oh, euer magischer Trank ist fantastisch! Schaut nur, was ich mache mit dem römischen Legionär! Sollen wir nicht die Galeere nehmen und damit das Fass mit dem Zaubertrank nach Britannien bringen? Sprich nicht vom Zaubertrank! Feind hört mit! Außerdem ist unser Boot unauffälliger und handlicher als das Riesenschiff da. Manu, was ist denn das? Ich sehe ja plötzlich nichts mehr. Das ist Nebo, Asterix. Der fällt schnell in der Gegend hier. Bald sieht man gar nichts mehr. Bist du's, Asterix? Ja. So? Wieso hast du denn kein Schnurrbart, hä? Gnade! So, jetzt Spaß beiseite. Trifax, Obelix, zurück in unser Boot. Ja. Wir haben schon viel zu viel Zeit verdrückt. Ja, beim Jupiter. Geht, aber geht denn? Während unsere Freunde wieder der Küste Britanniens entgegenrudern, macht die römische Galeere, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist, kehrt und schippert ebenfalls nach Britannien zurück. Cäsar muss über den Zaubertrank informiert werden. Habt ihr hier oft solchen Nebel, T-Pax? Gute Güte, nein! Nur wenn es nicht regnet. Weißt du, was gut wäre, Asterix? Ein Verbindungstunnel zwischen Gallien und Britannien. Da wäre man auf der Reise vor Regen und Nebel geschützt. So ein Tunnel ist schon geplant bei uns. Man hat sogar schon zu graben angefangen. Aber das dauert seine Zeit. Wirklich. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Ja. Kommt, ich führe euch in ein gutes Gasthaus. Dort nehmt ihr ein eure erste britannische Mahlzeit. Na endlich! Ich begann schon zu haben großen Appetit. Hoffentlich haben die Wildschwein. Siehst du denn das Schild dort nicht? Zum lachenden Wildschwein. Das sagt noch gar nichts. Ich hab ein Gasthaus gekannt, das hieß Herzlich Willkommen. Und kaum hatten wir die Tür geöffnet, da saßen da hinten an den Tischen einfach ein paar Römer und die wollten... Als Freunde von Tefax sind Asterix und Obelix willkommen. Bald wird das Wildschwein serviert. Ich wünsche den Herren einen guten Appetit. Oh, soll das das lachende Wildschwein sein? Das ist aber gar nicht zum Lachen. Obelix, iss und spar dir deine Kommentare. In Britannien hat man sich den britischen Gepflogenheiten anzupassen. Ja, aber gekocht und dazu auch noch mit Pfefferminzsoße. Asterix, das arme Schwein. Zu allem Überfluss betritt auch noch eine römische Patrouille das Gasthaus. Aber als Asterix sagt, in dem Fass sei nur lauwarme Cervesia, werden sie nicht kontrolliert. Mit einem Pferdewagen geht es weiter. Aber du fährst ja auf der falschen Straßenseite, T-Pax. Oh, ich muss schon sagen, nein, ihr fahrt auf der falschen Seite. Übrigens, das müsst ihr ändern auf dem Kontinent, wenn wir mit dem Tunnel durch sind unter dem Mare Britannicum. Die spinnen, die Briten. Oh, vor uns eine große Patrouille von Römern. Los, wir stürmen durch die Patrouille von Römern mitten hindurch. Nein, lass uns lieber unerkannt bleiben. Los, wir machen kehrt. Ich finde, wir hätten sehr gut mitten hindurch stürmen können. Oh, gute Güte! Eine andere Patrouille von Römern! Sie haben uns erkannt! Beim Teutates! Los, querfeld ein! Hüa! Wieder gelingt es den Dreien zu entkommen. Sie verfolgen uns nicht mehr. Ist es noch weit bis Londinium? Nein, nur ein paar Fuß. Die Römer messen die Entfernungen in Schritten, wir in Fuß. In Fuß? Man braucht 6 Fuß, um zu tun einen Schritt. Die spinnen, die Briten. Ah, die Stadttore sind sicherlich bewacht. Wir warten auf den Nebel, dann wir starten. Das kann aber lang dauern. Nein, der Nebel fällt sehr schnell in dieser Saison. Seht ihr? Nebel? Nein, ich sehe nichts mehr. Die spinnen die Briten. Das wollte ich auch gerade sagen, Asterix. Los jetzt! Der Pferdewagen mit den Freunden fährt in Londinium ein. Diesmal halten sie vor einem Gasthaus mit dem Namen zur gallischen Empore. Ah, Tefax und die Gallier. Ihr könnt rein. Es sind keine Römer da. Hallo, Relax. Die Römer suchen euch. Es ist besser zu warten, bis sich gelegt hat die Aufregung. Versteckt euch so lange hier in Londinium und fahrt anschließend weiter zu dem aufständischen Dorf. Ich verstecke euer Fass in meinem Keller, zwischen meinen Fässern von gallischem Wein. Oh, gallischem Wein. So, da bin ich wieder. Was darf ich euch bringen, um zu begießen das gekochte Wildschwein? Heißes Wasser? Lauwarme Cervisia? Lauwarm. Oder eiskalten Rotwein? Ich gebe aus die Runde, natürlich. Ach übrigens, welche Währung ist bei euch üblich? Oh, das ist wirklich sehr einfach. Wir haben Barren von Eisen, die wiegen 1 Pfund und die gelten 3,5 Sesterze. Außerdem 4 Stücke von Zink, die gelten jedes 1,5 Stück von Kupfer. Die Sesterze gelten 12 Stücke von Bronze und... Die spinnen die. Trink deine Cervisia, sie wird sonst kalt. Im Namen Caesars, aufmachen! Eine Patrouille von Römern! Schnell, versteckt euch! Mein Jupiter, jetzt bald! Ich komm ja schon! Entschuldigung, aber ich hatte gerade etwas kochend auf dem Feuer. Schon gut, schon gut. Wir suchen 3 Männer. Los, Kerls, alles durchsuchen und alle Fässer beschlagnahmen. Das ist wirklich revoltierend. Ihr ruiniert mich. Befehl ist Befehl, Wirt. Wir müssen alle Fässer beschlagnahmen, weil wir eine Geheimwaffe suchen. Dein Name steht ja auf den Fässern. Ha, wehe, wenn das gesuchte Fass darunter sein sollte. Du verstehst schon. Ave! Ihr könnt herauskommen wieder. Alles das ist sehr ärgerlich. Oh, sehr? In der Tat. Wirklich? Regt euch nicht auf. Lasst uns lieber überlegen, wie wir unser Fass wiederkriegen, bevor es die Römer entdeckt haben. In der Nacht, die Straßen sind nur besetzt von den Patrouillen von Römern. Ihr könnt nicht handeln bevor morgen. Umso besser. Dann schlafen wir uns erstmal aus. Oh, gut, ja. Während Asterix, Obelix und Tefax Kräfte sammeln, spielen sich im Palastkeller des Statthalters seltsame Dinge ab. Alles hört auf mein Kommando. Jeder Legionär nimmt Aufstellung vor einem Fass. Wem beim Inhalt seines Fasses ein merkwürdiger Geschmack auffällt, hat es sofort zu melden. Ja, gemacht, ja. Fässer! Schlag ein! Trinken! Und vergesst nicht, das Fass, von dem ihr bereits getrunken habt, mit einem Kreuz zu markieren. Ich lasse euch jetzt allein. Manöver fortsetzen! Und die Durchführung des Manövers geschieht vorschriftsmäßig und diszipliniert. Stundenlang. Stundenlang. Die anfänglich so schöne Aufstellung löst sich bald in Wohlgefallen auf. Doch dann passiert etwas. Weg da! Das ist mein Fass! Das glaubst auch nur du, das ist mein Fass! Du, Bruder, komm! Es scheint so, dass das Fass mit dem Zaubertrank entdeckt worden ist. Davon wissen die Gallier jedoch nichts, als sie sich am frühen Morgen auf die Suche machen. Komisch! Diese zweistöckigen Wagen. Sie sind bestimmt für den öffentlichen Verkehr. Zu Ehren von dem römischen Imperium nennen wir sie Imperials. Und die Stöcke mit den kleinen Tragdächern, die die Menschen in den Händen halten? Oh, das ist, um zu vermeiden, dass der Himmel uns fällt auf unsere Köpfe. Du wirst sehen, was sie ist, meine Melone. Hast du gesehen, Asterix? Der Londoner hatte eine Melone auf dem Kopf. Wir sind gleich am Palast. Oh, wie können wir passieren durch die Wachen? Wir haben keine Zeit, lang zu überlegen beim Totates. Wenn sie uns nicht freiwillig reinlassen, kriegen sie halt ein paar Ohrfeigen. Das ist ein ganz toller Plan. Doch die Wachen sind nicht das Problem an diesem Morgen. Sie haben einiges von ihrer sonstigen Strenge eingebüßt. Wart hier auf uns, Tefax. Wenn wir nicht mehr rauskommen, geh und hol Verstärkung. Sehr gut. Komm, Obelix. Ja, komme. Was ist denn hier los? Überall liegen Römer rum. Das muss der Eingang zum Keller sein. Ah ja. Da unten müssen auch die Fässer liegen, die die Römer beschlagnahmt haben. Ich bin der Größte. Wer von meinem Fass trinken will, braucht bloß mal herzukommen. Na? Hey, ihr zwei Dicken, komm, schlag zu! Oh. Hier gibt's keine zwei Dicken, höchstens einen, und der ist nicht dick. Das hättest du nicht machen sollen, Obelix. Der Legionär hätte uns vielleicht helfen können, das Fass mit dem Zaubertrank zu finden. Das sind die Fässer, die sie bei Relax beschlagnahmt haben. Aber welches ist jetzt unseres? Ja... Probieren geht über Studieren. Es dauert zu lang, alle Fässer durchzuprobieren. Wir dürfen nicht zu lange im Palast bleiben, das ist zu gefährlich. Das ist gefährlich, aber schön. Obelix, schämst du dich nicht? Hör auf zu trinken und hilf mir, die Fässer auf den Karren draußen zu verladen. Schnell, wir müssen ein paar Mal laufen. Bald darauf. Jetzt haben wir alle Fässer aufgeladen. Los, Tefax! Bring uns unauffällig von ihr weg! Hü, hot! Trink, trink, Asterix, trink! Lass doch die Säulen zu aus! Felix. Trink, trink, trink, Asterix! Psst. Das ist der beste Spaß! Halt doch den Mund, Obelix! Du verrätst uns doch! Du magst mich nicht, Asterix! Natürlich mag ich dich, Obelix! Aber du hältst uns noch die römische Patrouille auf den Hals! Ich mag dich, Asterix! Und wenn so eine Betrüge versucht, dir was anzuholen, das sollst du mal sehen! Eine Patrouille von Römern! Sei still, Obelix! Da ist sie da! Die blöde Patrouille, die meinen lieben Freund Asterix was anholen will! Oh nein! Nun geht es drunter und drüber. Wir müssen Obelix helfen. Er ist nicht in seinem Normalzustand. Er hatte einen Normalzustand? Hatte er? Ja. Während die drei gegen eine große Übermacht Römer ankämpfen müssen, stiehlt ein Dieb den Wagen mit den Fässern. Ich bin müde. Armer Obelix. Normalerweise trinkt er nur Ziegenmilch. Daher hat der Wein eine verheerende Wirkung auf ihn. Wenn er aufwacht, wird er sich bestimmt schämen. Gute Güte! Der Wagen ist weg! Auch das noch. Komm, wir setzen Obelix im Gasthaus von Relax ab. Ja. Danach machen wir uns auf die Suche nach dem Wagen. Wir müssen das Fass mit dem Zaubertrank wiederfinden. Wir müssen! Der Statthalter der Römer ist nicht begeistert davon, wie sich seine Legionäre verhalten haben. Als er erfährt, dass die einzigen Fässer, die verschwunden sind, die Fässer von Relax sind, befiehlt er, das Wirtshaus zu durchsuchen und alle festzunehmen, die sich dort aufhalten. Seit Stunden irren wir schon durch Londinium. Unser Wagen ist nirgends zu sehen. Oh, das ist wie Suchen eine Stecknadel in einem Haufen von Heu. Oh, das Wirtshaus von Relax. Es ist niedergebrannt. Oh, gute Güte. Von einer Nachbarin erfahren sie, dass die Römer alles durchsucht und zerstört haben und dann mit zwei Gefangenen weggegangen sind. Mit Relax und einem schlafenden Dicken mit vielen Römerhelmen unter dem Arm. Mein Obelix in den Händen der Römer. Gut, Asterix. Behaltet eine steife Oberlippe. Wir werden sie wiederfinden. Beide. Obelix und den Zaubertrank beim Teutates. Wohin können sie verschleppt haben? Oh, zu dem Turm von Londinium. Das ist das sicherste Gefängnis der Stadt. Dort sind nur zwei Tore und die sind streng bewacht. Na gut, trinken wir noch den Rest Zaubertrank und dann nichts mehr hin. Der Turm von Londinium ist sehr hoch, sehr düster und sehr sicher. In einer Kerkerzelle hoch oben im Turm. Wo bin ich? Im Turm von Londinium. Oh. Ich fürchte sehr, wir haben gemacht die Rechnung ohne die Wirt. Aber selbst wenn sie uns kochen in Pfefferminzsoße, wir verraten nichts. Oh, vor allem schrei nicht so. Ja. Hier können wir nicht bleiben. Asterix wird sich Sorgen machen. Wer weiß, was er sich alles ausmalt. Er denkt vielleicht, ich sei in Gefahr. Asterix ist ja immer in Sorge um mich. Das sind Gründe zum Aufregen, alter Knabe. Umso mehr Grund, ihn zu beruhigen. Außerdem brauche ich ein bisschen frische Luft und einen Schluck Wasser. Wirklich, meine Zunge klebt am Gaumen und ich fühle mich etwas schwach. Komm, raus hier. Armer Junge. Er ist geworden absolut versponnen. Darf ich euch behilflich sein und auch eure Kette lösen? Oh. Huhu! Wenn euch eure Tür lieb ist, dann macht sie auf! Wir wollen nämlich raus hier! Also wird's bald! In der Tat! Während Obelix sich von oben nach unten durch den Turm arbeitet. Interessant, so eine Besichtigung des Turms von Londinium. Nähert sich Asterix durch das andere Tor von unten. Obelix, wo bist du? Da oben ist Asterix! Los, rauf zu ihm! Ihr wollt zurück in die Turm? Asterix, ich bin da! Ich komme rauf! Asterix, ich komm runter! Irgendwann gelingt es den beiden dann doch, sich draußen vor dem Turm zu treffen. Ich schäme mich ja so für alles, was passiert ist, Asterix. Es ist gar nichts passiert, Obelix. So weit, so gut. Fehlt aber immer noch das Fass mit dem Zaubertrank. Ich führe euch zu einem von meinen Vettern. Der ist auch Wirt, wie ich. Er heißt Selax. Vielleicht kann er helfen uns. Sehr gute Idee. Hier geht es hinein. Relax, mein Vetter. Ich bin schrecklich glücklich zu sehen euch. Ich habe erfahren von eurer Verhaftung durch die Römer. Ich war von Sinnen vor Sorge. Ich bin auch schrecklich glücklich, Selax. Lasst uns stoppen hier die Ergüsse. Ich habe etwas zu zeigen euch. Eine zwielichtige Type. Obwohl Brite kam zu verkaufen mir ein Fass mit eurem Namen. Das ist eins von den gestohlenen Fässern. Aber leider ist das nicht das mit dem Zaubertrank. Ich habe lassen verfolgen diesen Mann. Ich habe seine Adresse. Park Alley Numero 57. Oh, guter Junge. Ist das weit von hier? Ziemlich. Ihr solltet besser essen etwas von gekochtem Wildschwein, bevor ihr geht. Wir suchen den Dieb lieber sofort. Also geht die Suche weiter. Ein bisschen später kommen sie in der Parkallee an. 57, das ist hier. Gehen wir rein, Asterix? Wir gehen rein, Obelix. Hey, hey, hey, wer gibt euch das Recht? Aha! Was wollt ihr damit sagen? Das Fass da. Ich habe es gekauft. Legal. Nein, das ist nicht der magische Trank. Du Dieb! Raus mit der Sprache! Mein Bildelos! Packst du jetzt aus? Packst du jetzt aus? Packst du jetzt endlich aus? Mein Teufel! Ich pack ja aus. Nun, hört auf zu schütteln, mich bitte. Ich habe geklaut euren Wagen und ich habe verkauft alle Fässer bis auf dieses eine. Ich habe die Namen und Adressen von allen meinen Kunden. Ich kann euch auch geben die Liste mit allem, was ich geklaut habe letzten Monat. Wir klappern alle Gasthäuser ab, die auf dieser Liste aufgeführt sind. Sie haben alle von den gestohlenen Fässern gekauft, also muss einer von ihnen im Besitz des Zaubertranks sein. Der Plan wird in die Tat umgesetzt. Zusammen suchen sie das erste Gasthaus auf, bestellen eine Schale Wein, schnuppern einmal daran und gehen wieder. Aber nichts läuft so glatt, wie es eigentlich sollte. Die Römer sind ihnen wieder auf den Fersen. Sie fragen im Gasthaus, was die Gallier wollten und kommen schnell dahinter, was los ist. Ich hab's! Beim Jupiter! Den Galliern ist ihr Fass abhanden gekommen. Und jetzt suchen sie es. Wir brauchen ihnen nur nachzugehen und sie führen uns selber zu dem Zaubertrank. Aber auch in den anderen Gasthäusern ist den Suchenden nicht mehr Erfolg beschieden. Jetzt haben wir fast alle Wirtshäuser auf der Liste durch, aber ohne Erfolg. Versuchen wir es hier nochmal. Ich niemals habe gesehen, so viel Wein. Ich sehe ja gern ein Schlückchen, aber auf die Dauer wird's mir zu langweilig. Und auch in diesem Gasthaus finden sie nicht das richtige Fass. Sie finden sogar überhaupt kein Fass, denn der Wirt hat es an die Mannschaft von Camulodunum verkauft. Wovon redet er? Oh, das ist ein Spiel, das erfüllt uns Briten mit Passion. Es spielt sich mit einem Kürbis und 30 Briten, geteilt in zwei Mannschaften von 15. Morgen spielt Camulodunum gegen Durovernum. Und wenn Sie das Fass haben, das ich meine, können Sie nicht verlieren. Am nächsten Tag pilgern unsere Freunde zu dem Stadion, in dem die Meisterschaftsbegegnung zwischen den beiden Mannschaften stattfinden wird. Sie sind nicht allein auf der Straße. Ganz schöner Betrieb. Ja, das Spiel ist sehr populär. In der Tat. Was mich beunruhigt ist, dass uns die Römer nicht stören. Vielleicht haben sie es satt, sich verhauen zu lassen. Viele Leute sind so. Kaum haust du zu, da haben sie es schon satt. Doch die Römer sind gar nicht weit. Also, kapiert? Beim Merkur. Ihr mischt euch um das Volk und macht die Augen auf. In dieser Verkleidung wird uns niemand erkennen. Nicht nur, weil die Römer keine Uniform anhaben, sind sie nicht auszumachen. Unzählige Zuschauer haben sich versammelt, um das Spiel zu sehen. Fliegende Händler verkaufen Pfefferminzsoße, heißes Wasser, lauwarme Cervesia, Fähnchen und Abzeichen von den Lieblingsmannschaften. Sprechchöre sind überall zu hören. Und eine Gruppe kaledonischer Barden spielt auf Dudelsäcken. In der Tat, hier sind unsere Plätze. Erkläre uns die Spielregeln, Tefax. Oh, sehr einfach. Wirklich. Man hat praktisch das Recht zu tun, alles und zu bringen, den Kürbis in das Tor von dem Gegner. Nur der Gebrauch von Waffen ist untersagt, ohne vorherige Anmeldung. Da ist der Druide Schiedsrichter. Der gibt das Signal zu dem Anstoß von dem Kürbis. Unter den begeisterten Rufen der Zuschauer wird der Kürbis in eine Spielhälfte getreten. Ein Spieler von Camulodunum fängt ihn auf und alle Spieler von Durovernum springen auf den Spieler von Camulodunum und treten ihn in den Rasen. Toll! Das Spiel sollte man führen. Ja, bloß die Mannschaft von Camulodunum scheint mir nicht überragend zu sein, wenn die Spieler Zaubertrank getrunken hätten. Der verletzte Spieler wird vom Platz getragen. Die Helfer legen ihn ab und... Da, schaut, das war's. Flößen ihm eine Flüssigkeit ein. Jetzt werden wir ja sehen, ob es sich um den Zaubertrank handelt. Hip, hip, rocks! Hip, hip, rocks! Hip, hip, rocks? Ja, das ist sein Name. Und es passiert etwas, was außer unseren Freunden keiner der Zuschauer versteht. Hip, hip, rocks schnappt sich den Kürbis, erledigt alle Gegenspieler mit einem Schlag und befördert den Ball ins Tor. Das ist der Zaubertrank. Los, hin! Los, quer über das Feld, das Fass holen! Asterix läuft los. Obelix hinterher. Dann folgen die Legionäre in Zivil. Der Schiedsrichter ist machtlos. Wir müssen gern das Fass kaufen. Komplett unmöglich. Wir brauchen es zu erfrischen, unsere Spieler. Er greift das Fass! Die Römer! Obelix, hilf mir beim Teutates! Bin schon da! Im Laufen fängt Obelix den Kürbis ab. Kein Spieler kann ihn aufhalten. Mit der anderen Hand ergreift er das Fass und weiter geht's. Du hast Nerven. Ich musste doch auch schießen, ein Tor! Gallien, vor! Oh, ihr solltet geben zurück ihnen den Kürbis, so sie können spielen weiter. Also gut. Unglücklicherweise fängt der Anführer der Römer jetzt den Ball auf. Und der hat nicht ganz die Statur von Obelix. Ihre Verfolger sind sie damit erst einmal los. Wohin jetzt, Tepax? Oh, der Fluss liegt gerade vor uns. Wir fliehen auf diese Weite. Aber die römischen Legionäre verfolgen uns wieder. Sollen wir auf sie warten, Asterix? Nein, schnell in eines der Boote da. Wir brauchen sie nicht zu verfolgen. Die sitzen in der Falle. Wir haben die Flucht auf dem Fluss einkalkuliert. Unsere Patrouillenschiffe werden sie festnehmen. In der Tat. Oh, eine römische Galeere! Jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Eine Galeere allein wäre nicht wirklich gefährlich für unsere Freunde. Aber diese Galeere verfügt über eine Steinschleuder. Der erste Stein versenkt genau das Tor. Sie verziehen sich. Wir können ans Ufer. Ihr Geschoss hat ausgerechnet den Zaubertrank getroffen. Sie haben uns nicht einmal Zeit gelassen, sie zu verhauen, die blöden Römer. So etwas von unfair. Sei nicht niedergeschlagen, mein guter Obelix. Wir helfen jetzt Tepax und seinem Dorf, die Römer zu schlagen, auch ohne Zaubertrank. Ihr seid uns willkommen, das ist sicher. Und tatsächlich, oder wie ein Brite sagen würde, in der Tat... Der Rest der Geschichte ist ziemlich schnell erzählt. Da sind auf der einen Seite die Fische im Fluss, die, gestärkt vom Zaubertrank, den Anglern in der nächsten Zeit das Leben ziemlich schwer machen. Auf der anderen Seite sind da unsere Freunde, die einige Tage später im Dorf von Tepax ankommen. Schließlich glauben die Römer, sie seien untergegangen. Stattdessen hat Asterix mal wieder eine geniale Idee. Verzweifelt nicht beim Teutates. Ich habe in meiner Tasche ein paar Kräuter aus meinem Dorf gefunden, aus denen ich euch einen Zaubertrank brauen kann. Bringt mir einen Kessel mit heißem Wasser. Ich brauche sogleich den Zaubertrank. Oh, wir sind gerettet. Ist es nicht wundervoll? Es ist. Wirklich? Es ist. Kannst du denn den Zaubertrank brauen, Asterix? Nein, Obelix. Nur Miraculix, unser Druide, besitzt das Geheimnis des Zaubertranks. Als wir aus unserem Dorf aufgebrochen sind, habe ich mir bei Miraculix die Kräuter hier eingesteckt. Vielleicht haben sie Kräfte, die wir noch nicht kennen. Auf jeden Fall flößen sie unseren britischen Freunden wieder Mut ein. hier ist das heiße Wasser. Ich muss schon sagen, was für ein Stück Glück, dass ihr den Trank brauen könnt. Dauert das lang? Kräuter hinein und fertig. Den Briten macht die List von Asterix Mut. Und die Römer denken, dass die Briten hilflos sind. Die römische Legion formiert sich zum Angriff. Und Legionäre! Ich mache euch darauf aufmerksam, dass wir da sind und den Zaubertrank haben. Noch habt ihr Zeit, euch zu ergeben. Asterix. Und schon haben die Römer Angst. Denn wo Asterix ist, ist Obelix nicht weit. Etwas mehr Disziplin beim Teutates. Zum Angriff, wenn ich bitten darf. Wenn die Römer schon nicht angreifen, dann machen die Briten wenigstens einen Ausfall. Obelix, du bist hier nicht bei dir daheim. Lass die anderen vorbei. Wieso denn? Touristen haben immer den Vortritt. Oh, Sieg! Sie fliehen! Wir haben gewonnen! Und wenn es sich auch nicht wirklich um den Zaubertrank gehandelt hat, aus dem Erfolgsgetränk wird das Nationalgetränk der Briten, der Tee. Asterix und Obelix haben es wieder einmal geschafft. Auf Wiedersehen, fetter Tefax. Wir gehen heim nach Gallien. Unser Auftrag ist beendet. Oh, bleibt doch noch. Um zu zeigen euch unsere Dankbarkeit, wir werden feiern ein Fest mit gekochtem Wildschwein, mit gekochtem Rindfleisch, mit... Leider, komm, Asterix, wir gehen. Oh, es war wundervoll zu haben euch hier. Es war... Kommt ihr mal zu uns. Diesmal haben es Asterix und Obelix ganz besonders eilig, wieder nach Hause zurückzukehren. Das kleine Dorf bereitet seinen Helden einen triumphalen Empfang. Zur Feier des Tages gibt es ein riesiges Festessen. Asterix erzählt von seiner Reise nach Britannien und Obelix hat seine beiden heißgeliebten Freunde wieder, die er bekanntlich zum Fressen gern hat. Mein gebratenes Wildschwein! Es lebe Gallien! Jawohl! Es lebe Gallien!